Der nächste Song ist SOS und hier geht es ja auch um die verbotene Liebe. Du und ich, wir wissen es doch, wir sollten nicht und tun es doch. In diesen Zeilen findet sich nahezu jeder wieder, würde ich mal meinen. Und ist genau das das Geheimnis eurer Songs? Das haben wir schon alle erlebt, dass man vielleicht irgendwo mal einen One-Night-Stand beziehungsweise ja, vielleicht sogar einen kleinen Kuss mit einem Partner hatte, wo es eigentlich gar nicht so erlaubt war. Ich zwar nicht, aber viele, viele andere. Ich auch nicht, aber jeder kennt das Gefühl, wenn er schon vergeben ist und es ergibt sich gerade irgendwo was, keine Ahnung, im Café lernt man jemanden kennen und denkt, ganz nett. Und dann sagt man sich, komm, geh schnell lieber weg, bevor du hier ertrinkst. SOS, ne? Tschüss. Und das ist genau das Stichwort. SOS, ich ertrinke, so beginnt der Refrain und geht dann weiter mit heute Nacht in deinem Blick. Das ist aus meiner Sicht eine Überraschung, die da rauskommt und ist auch das Geheimnis hinter einem guten Song, dass du eben auch die Zuhörer damit überrascht mit solchen Texten. Damit rechnet man ja in dem Moment nicht. Ja, weil das einfach so erzählt ist, wie jeder das schon mal empfunden hat und wie jeder das versteht. Also ich meine, Liebe beginnt ja meistens über die Augen. Ne? Man sieht sich und dann passiert irgendwas. Ne? Man ist ja ein unerklärliches Phänomen. Das hat ja damals schon Paola gesungen, ne? bei ihrem Song. Ne? Deswegen kannst du jetzt an den Text erkennen, es hat jemand zu uns gesagt, ein Radiomoderator, wir schreiben unsere Texte in Bildern. Siehst du? Ja, auch hier stelle ich natürlich wieder eine persönliche Frage zum Song SOS. Und da, es muss irgendwann kommen, die berühmte drei Dinge auf die Inseln mitnehmen Frage. Also ihr seid auf einem Schiff, SOS. Welche drei Dinge würdest du mitnehmen, lieber Freddy? Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Also ich würde meine Liebe auf jeden Fall mitnehmen. Ohne meine Liebe ist es also doof. Und alle meine Kinder. Und mein Hund. Da bin ich glücklich. Das war unfair. Drei Dinge. Er hat drei Kinder und hat ihn eins Atemzug genannt. Ich würde mein ganzes Haus mitnehmen, mit meiner Liebe, mit meinen lieben Freunden, mit meinen Gegenständen. Da hätte ich Fernseher, ein iPad und ein iPhone. Nein, aber drei Dinge. Ich weiß nicht. Klar, bestimmt ein Partner, mein Sohn. Ja. Und wenn es gehen würde, vielleicht auch ein iPad.